3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mit einer Live-Aufzeichnung, live on tape sozusagen, die wir Mitte Oktober in Hamburg im Lütjelüt aufgenommen haben, zusammen mit Fabian Lehr. Das Thema war Kommunisten gegen ein AfD-Verbot? Und ja, das ist ja ein sehr kontrovers diskutiertes Thema in der gesamten Linken, auch unter Linksliberalen oder auch der breiteren Öffentlichkeit. Es gibt ja durchaus Linke, die das als eine Herzensangelegenheit beschreiben und als einen zentralen Schlag gegen die radikale Rechte, wogegen unter vielen Marxisten und Marxistinnen eher Skepsis zu beobachten ist. Hauptsächlich wird damit argumentiert, dass man damit ja dem bürgerlichen Staat Kampfmittel in die Hand geben würde, die am Ende dann wieder nur gegen uns Linke und Kommunisten angewandt werden würden. Dafür gibt es viele zahlreiche Beispiele. Ja. Aber wir haben das Thema auch breiter diskutiert und ich will jetzt gar nicht mehr so viele Worte machen, sondern ihr könnt gleich einfach in die Aufzeichnung reinhören. Ein Hinweis, leider fehlt die erste Minute der Live-Aufzeichnung, deswegen schneiden wir gleich so direkt rein. Das ist aber gar nicht schlimm, weil viel mehr als dieses Vorgeplänkel, was ich jetzt mache, ist da eh nicht zu hören. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Genau, jetzt wünsche ich aber viel Spaß und Freude und Erkenntnisgewinn bei der Live-Aufzeichnung Kommunisten gegen ein AfD-Verbot mit Fabian Lehr. Wenn wir von der Rechtsverschiebung reden, dann kann man ja feststellen, dass die auch von der Bundesregierung und auch vorher schon von der Ampel-Bundesregierung ausgeht, also in Bezug auf zum Beispiel Abschiebepolitik oder Sozialabbau, Kriegspolitik. Wenn wir also gegen Rechtsverschiebung kämpfen, wer ist da als erster der Adressat? Wirklich die AfD oder vielleicht eher die Große Koalition oder beide? Wie ist das? Also ich glaube, dass es diesen Antagonismus, wer trägt den Rechtsruck, die AfD oder die etablierten bürgerlichen Parteien, in der Form nicht gibt. Wenn wir uns den linksliberalen Diskurs in Deutschland anschauen, wie ihn die Grünen betreiben, wie ihn Kräfte, wie Zentrum für politische Schönheit oder so betreiben, da hat man ja den Eindruck, die AfD ist quasi ein vor einigen Jahren vom Himmel gefallenes Faschisten-UFO, das mit dem bisherigen politischen System der BRD nichts zu tun hat und die Antithese dazu darstellt. Alle guten Demokraten von der CDU bis zu den Grünen müssen jetzt zusammenstehen, um diese vom Mars gekommenen faschistischen Invasoren zurückschlagen, die nichts mit dem bisherigen politischen System Deutschlands zu tun haben. Wenn wir uns aber allein schon die Entstehungsphase der BRD, der AfD anschauen, dann sehen wir, dass diese Partei aus dem bestehenden Parteienspektrum hervorgegangen ist. Die Kräfte, die die AfD aufgebaut haben, waren in erster Linie etablierte ehemalige CDU-Politikerinnen. Das waren Leute wie Gauland, die eine lange Karriere im bürgerlichen Politestablishment der BRD hatten, die an bestimmten Fragen, was anfangs noch nicht einmal so primär das Flüchtlingsthema war, sondern eher die Europolitik war, einen Dissens mit ihrer Mutterpartei hatten und beschlossen haben, eine Partei zu gründen, die in ihrer Auffassung das repräsentieren sollte, was in einer glorreichen Vergangenheit die CDU einmal gewesen sei, bevor Merkel und andere linksliberale Verräter gekommen seien, die die CDU zu einer linksliberalen Globalistenpartei gemacht hätten. Die AfD ist nicht in einem Gegensatz zum etablierten Politsystem der BRD entstanden. Es ist ein Kind dieses Systems und es ist seine Radikalisierung. Natürlich hat die AfD in der Zeit, in der sie jetzt besteht, in der sie mittlerweile zur in einigen Bundesländern größten Partei des Landes geworden ist, eine Eigendynamik entfaltet. Sie hat sich auch teilweise politisch deutlich von dem entfernt, was in ihrer Anfangsphase war. Also wir hatten ja am Anfang der AfD diesen sogenannten Professorenflügel, der sich vor allem durch wirtschaftspolitische Positionen ausgezeichnet hat, vor allem durch Gegnerschaft zum Euro und zur EU. Der ist zeitweise stark an den Rand gedrängt worden durch einen offen völkisch-faschistoiden Flügel, wie ihn Höcke repräsentiert. Aber da sehen wir in den letzten Monaten tendenziell auch wieder ein Shift zu diesem Weidel-Flügel, der jetzt wieder mehr Ähnlichkeit mit Leuten wie Lucke oder so aus der Anfangsphase der BRD haben. Das heißt, ich würde sagen, dass die Differenz zwischen der AfD und der CDU sich in den letzten 1-2 Jahren wieder deutlich verringert hat, und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits hat die AfD beschlossen, wir wollen im Rahmen dieses politischen Systems Regierungspartei werden. Wir wollen mit der CDU koalieren. Wir müssen dafür an der Oberfläche ein bisschen respektabler werden und zumindest die allerkrassesten, die allerpeinlichsten Nazis ein bisschen an den Rand schieben. Wir müssen eher Leute wie Weidel vorzeigen, bei denen man sogar sagen kann, hey, die lebt ja so mit einer Frau zusammen, die kann unmöglich recht sein. Das ist unser Aushängeschild für eine liberale, weltoffene AfD, die halt nur was gegen arme Ausländer hat, aber gut integrierte und wohlhabende sowieso okay findet, solange sie arbeiten gehen. Andererseits haben wir eine CDU und überhaupt ein etabliertes Parteienspektrum, das dramatisch nach rechts gegangen ist. Es ist ja so, dass wir mittlerweile nicht nur in der CDU, sondern teilweise auch in der SPD und sogar bei den Grünen, die sich immer noch als eine linke, im weiteren Sinne linke Partei teilweise betrachten, Positionen haben, die einfach vor 10, 15 Jahren reine Faschistenpositionen waren. Wir hatten schon unter der Ampelregierung die faktische Aufhebung eigentlich des individuellen Fluchtrechts nach Deutschland, was eine faschistische Forderung aus den 90er Jahren war. Wir haben jetzt unter der Koalition zwischen Merz und der SPD die geplante Einführung eines 48-Stunden-Tages. Wir haben die geplante Abschaffung vom Pflegegrad 1. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen gerade den Beschluss von CDU und SPD gehabt, dass man de facto Arbeitslose töten möchte, die mehrere Termine beim Jobcenter nicht wahrnehmen, indem man ihnen die Miete und sämtliche Leistungen streicht und sie damit zum Verrecken auf die Straße treibt. Das sind alles Forderungen, die noch in den 90er Jahren wirklich nur Neonazis gestellt haben. Wir haben einen dramatischen Rechtsruck der sogenannten etablierten bürgerlichen Parteien. Andererseits in der AfD ein Bestreben, bürgerlich respektabler und regierungsfähiger zu erscheinen. Das führt jetzt zu einer Situation, wo ich mittlerweile nicht nur bei CDU-Statements, sondern oft sogar bei SPD-Statements ohne Einblendung der Parteizugehörigkeit einfach nicht mehr sagen könnte, ist das jetzt ein AfD-Statement oder ein SPD-Statement. Ich habe sogar vor ein paar Wochen mit einem Bekannten mal in einer geselligen Runde einen Test gemacht, wir uns gegenseitig Statements der letzten paar Wochen von CDU, SPD und AfD-Spitzenpolitikern vorgelesen haben, ohne die Parteizugehörigkeit zu sagen. Einerseits zu wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen, andererseits zu Migrationspolitik. Wir hatten beide unter 50% Trefferquote. Man kann einfach diese Aussagen kaum noch unterscheiden. Das heißt, ich würde sagen, diesen Antagonismus AfD oder die etablierten Rechtsparteien, den gibt es in dieser Form nicht. Die AfD ist natürlich die Avantgarde dieses Rechtsrucks, aber alle etablierten Großparteien der BRD versuchen die AfD, soweit es nur irgendwie geht, zu kopieren. Dann haben wir halt einen sozialdemokratischen Bundeskanzler mit Scholz gehabt, der sich öffentlich vor die Kameras stellt und glaubt, seine beste Wahlkampfstrategie ist es, Massenabschiebung in großem Stil zu fördern. Dann haben wir jetzt eine SPD, die, wie gesagt, vor ein paar Tagen dafür gestimmt hat, im Prinzip Arbeitslose zu töten, die nicht zu Jobcenter-Terminen gehen. Die AfD ist die Radikalisierung, sie ist die Avantgarde dessen, was alle bürgerlichen Großparteien in der BRD momentan machen. Sie ist ein Teil dieses Systems, sie ist ein reaktionärster Rand, aber sie stellt keine Systemalternative dazu dar. Die AfD fordert dieses System nicht heraus. Die AfD möchte an der Spitze dieses Systems stehen. Ja, also wenn ich auf die Gemeinsamkeiten oder, also ich kann da mitgehen bei dem, was du sagst, aber wenn wir auf die Gemeinsamkeiten hinweisen zwischen etablierter Politik und AfD, darf man natürlich nicht aus dem Augen verlieren, dass es vielleicht doch auch Unterschiede gibt. Also stelle ich mal, Frage hast du ja auch angedeutet. Es werden ja manchmal so Szenarien an die Wand geworfen, was wäre eigentlich, wenn die AfD dann irgendwie regiert. Ne? In manchen Bundesländern ist es ja gar nicht ausgeschlossen, dass die vielleicht auch eine absolute Mehrheit demnächst bekommen. Und was ich manchmal sehe, vielleicht auch nicht unbedingt so stark jetzt bei marxistischen Kräften und eher so in der weiteren Linken, sind so Szenarien, die so sehr analog zum deutschen historischen Faschismus sind. Also da wird dann das Szenario vom KZ und Führerkult am Vierten Reich am Horizont gemalt. Ich frage mich dann immer, wie sinnvoll solche Darstellungen eigentlich sind, weil wenn das so wäre, frage ich dich gleich mal, was du eigentlich dazu denkst zu solchen Darstellungen, wenn das so wäre, würden sich daraus ja auch bestimmte Konsequenzen für die Praxis, also auch für die antifaschistische Praxis ableiten. Und wenn wir es mit was anderem zu tun haben, wiederum eine andere Konsequenz. Und da würde ich dich gerne mal fragen, wie du das Ganze einschätzt und auch erlebst. Also kurz einmal zum primären Unterschied zwischen der AfD und den anderen etablierten bürgerlichen Parteien, was natürlich ein einzigartiger Zug der AfD ist, dass sie einen großen, offen faschistischen Flügel in der Partei hat. Das gibt es in der Form auch in der CDU, CSU nicht. Ich meine, natürlich ist die CDU auch eine Partei, die überwiegend von Nazis aufgebaut wurde. Ich meine, zum Beispiel einer der Autoren der Nürnberger Rassegesetze war einfach Konrad Adenauer, Kanzleramtsminister. alle möglichen SS-Offiziere waren, Spitzenpolitiker der CDU, CDU-Kanzler Kiesinger war selbst ein Nazi-Richter, der Leute zum Tode verurteilt hat. Aber diese Leute haben nicht in den 50er, 60er Jahren offen eine faschistische Ideologie propagiert, weil sie zum Schluss gekommen war, dass der Faschismus ein historisch nicht mehr angemessenes Instrument für die Verwaltung des deutschen Imperialismus sei. Diese Leute waren schon in den 30er, 40er Jahren überzeugte Nazis, aber sie waren in den 50er, 60er Jahren zum Schluss gekommen. Die repräsentative Demokratie ist jetzt der effizientere Weg, den deutschen Imperialismus in einer Nachkriegsordnung an der Seite der USA in EU-Strukturen bzw. damals noch europäische Gemeinschaftsstrukturen eingebunden zu etablieren. Die AfD ist also die einzige Partei, die einen großen Teil der Mitgliedschaft hat, die offene Faschisten sind. Aber ich glaube, man muss zwei Dinge voneinander unterscheiden. Und zwar hat eine Partei eine Basis, die zu einem relevanten Teil aus Faschisten besteht, und ist es eine faschistische Partei? Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich vergleiche da die AfD auf dem entgegengesetzten Ende des Parteienspektrums immer ganz gern mit der Linkspartei. Die Linkspartei hat einen nicht ganz irrelevanten kommunistischen Flügel. Es gibt einige tausend Leute in der Linkspartei, die sich als Kommunistinnen verstehen, die auch aufrichtige Marxistinnen sind. Das macht die Linkspartei aber nicht zu einer kommunistischen Partei. Die Linkspartei ist eine linksreformistische Partei, die sich im Rahmen dieses Systems bewegt. Und ich würde das äquivalent zur AfD auch so sehen. Die AfD ist eine Partei, in der Faschistinnen toleriert werden, in der Faschistinnen sogar relativ hohe Ämter erreichen können, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, in den letzten Monaten tendenziell wieder ein bisschen an den Rand gedrängt werden. Aber ich halte die AfD nicht für eine in ihrer aktuellen Programmatik als sinnvollerweise faschistisch klassifizierbare Partei. Die Frage ist natürlich, sieht man den Begriff Faschismus als ein Herrschaftssystem oder als eine Ideologie? Wenn man Faschismus nur als eine Ideologie betrachtet, okay, dann kann man argumentieren, die AfD hat sehr viele ideologische Elemente des Faschismus. Ich glaube aber nicht, dass ihr mittelfristiges Ziel darin besteht, den Faschismus als politisches System zu etablieren, wie er in den 30er, 40er Jahren bestanden hat. In dessen Kern ist ja die Überwindung des Parlamentarismus. Das ist der Wesenskern des Faschismus. Faschismus bedeutet, dass man einerseits jede Konkurrenzpartei vernichten will, dass man andererseits auch alle Strukturen der Arbeiterinnenbewegung eliminiert, statt versucht, sie zu korrumpieren und einzubinden. Das sehe ich bei der AfD nicht. Im Gegenteil, sieht man ja momentan, dass die AfD sich eigentlich mehr oder weniger offen darauf vorbereitet, in eine Koalition mit der CDU einzutreten, und das offensichtlich auch deren langfristige Strategie ist. Wir sehen, dass Spitzenpolitikerinnen der AfD in Themen, die für die CDU besondere Reizthemen sind, sich der CDU immer stärker anpasst. Wir sehen es darin, dass die AfD sehr wenig mittlerweile über den Euro und die EU redet. Die AfD weiß schon, dass für die CDU als der Hauptpartei des deutschen Großkapitals ein Austritt aus der EU und Eurozone überhaupt nicht in Frage kommt. Jeder rational denkende deutsche Nationalist weiß, dass der Fortbestand von EU und Eurozone Grundlage der deutschen Großmachtstellung ist. In dem Moment, in dem Deutschland die EU verlässt, damit seinen eigenen kontinentalen Binnenmarkt zerstört, ist es für die Weltstellung des deutschen Kapitals aus. Das versteht die AfD. Die AfD sieht, dass sie zwar eine Basis hat, die einen intuitiven Hass auf die EU hat, was natürlich dumm ist, wenn man deutscher Nationalist ist, weil ich meine, die EU ist eigentlich das, was die Nazis angestrebt haben im Zweiten Weltkrieg, einen kontinentalen Binnenmarkt zu erobern. Die AfD weiß, dass man diese Themen in den Hintergrund stellen muss, wenn man respektabel gegenüber der CDU erscheinen will. Wir sehen das auch bei außenpolitischen Themen, wie zum Beispiel dem Verhältnis zu den USA und Israel. Die AfD ist, obwohl sie eine große Basis von fanatischen Antisemiten hat, klar die momentan pro-israelischste Partei in Deutschland. Wir haben gerade vor ein paar Tagen wieder ein demoskopisches Erhebung gehabt, wo nach der Parteizugehörigkeit Leute gefragt wurden in einer großen repräsentativen Studie, ob sie ein positives oder negatives Verhältnis einerseits zu den israel-deutsch-israelischen Beziehungen allgemein, andererseits zur Unterstützung des Gaza-Feldzugs haben. Die AfD-Anhängerschaft ist mit Riesenabstand die pro-israelischste Parteipräferenz, die es in Deutschland gibt. Und das ist ja offenkundig auch eine Annäherung an die künftige Koalition mit der CDU. Weil die AfD weiß, dass sie zwar eine Basis hat, die tendenziell es teilweise befürworten würde, eher mit dem westlichen Block zu brechen, eine Allianz mit Russland einzugehen. Aber das geht unter keinen Umständen, wenn man mit der CDU oder der FDP oder anderen bürgerlichen Parteien koalieren will. Dann muss man bedingungslos zur Westbindung, zur NATO stehen. Und das vollzieht die AfD gerade. Die AfD spricht nicht mehr darüber, dass sie eine grundsätzliche NATO-Kritik hat. Sie fordert auch nicht wirklich eine Kurskorrektur von der Bindung an die USA weg. Die AfD bereitet sich offenkundig darauf vor, auch außenpolitisch voll auf der CDU-Linie zu stehen. Das bedeutet nicht, dass eine AfD-Regierungsbeteiligung nicht grauenhaft werden wird. Eine AfD-Koalition mit der CDU, ja, ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, wie die bisherige Politik der Merz-Regierung mit der SPD als Koalitionspartner aussieht, was bereits die reaktionärste Regierung ist, die es in der BRD seit Jahrzehnten gegeben hat. Wir sehen momentan gerade die aggressivste Großoffensive auf Arbeiterinnenrechte seit der Agenda 2010. Wenn so eine Merz-SPD-Koalition aussieht, dann will man sich lieber nicht vorstellen, wie eine Merz-AfD-Koalition aussehen würde. Aber ich glaube, dass sich das eben im Rahmen des parlamentarischen Systems vollziehen wird. Die AfD plant meines Erachtens nicht, die CDU zu zerschlagen und die CDU-Spitzenpolitiker ins KZ zu werfen. Die plant zusammen mit der CDU im Rahmen dieses Systems stärkste Partei zu werden, an der Spitze dieses Systems zu stehen und sich daran zu bereichern. Ich glaube eben, dass dieser Fokus auf die Tatsache, dass die AfD lauter Leute hat, die bestimmt Hitler geil finden, die bestimmt das Dritte Reich toll finden, sich privat danach sehnen werden, in den 30er Jahren gelebt zu haben, ein bisschen irreführend ist, weil diese Leute meines Erachtens weder die konkrete politische Neigung haben, den Parlamentarismus zu zerstören, noch auch die Möglichkeit, und zur Möglichkeit werden wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal zurückkommen. Ja, also über den Teil, wie viel Prozent der Linksparteimitglieder wirklich Kommunisten sind, darüber können wir nochmal separat reden, da haben wir vielleicht eine unterschiedliche Einschätzung. Aber zurück zum Thema AfD. Also mit dem Faschismus ist ja so, wir Marxisten analysieren den Faschismus ja auf einer materiellen Grundlage, also nicht nur auf der Ebene, der ist irgendwie eine möglichst böse Herrschaftsform, ist er vielleicht auch. Aber wir gehen an die Frage ja so ein bisschen anders ran. Also gucken uns auch die Klassenstruktur an und die Basis, auf der er gedeihen kann. Der historisch deutsche Faschismus verfügte ja, anders als von Antideutschen behauptet, über eine große Massenbasis im Kleinbürgertum, in der Arbeiterklasse weniger. Was nicht heißt, dass es das nicht immer in der Arbeiterklasse gab. Aber das war die Basis des Faschismus. Du hast in manchen Folgen öfter betont, dass allein deswegen so ein Faschismus wie damals auch gar nicht mehr möglich wäre. Da gab es auch heftig Widerspruch zu, aber magst du vielleicht mal deine Argumente erklären? Ich meine, das nicht möglich würde ich vielleicht ein bisschen relativieren. Ich würde eher sagen, ich halte es für äußerst unwahrscheinlich. Es können natürlich auch die absurdesten Dinge mal als Freak-Accident historisch passieren, aber ich glaube nicht, dass der Faschismus in der Form, wie er sie in den 30er, 40er Jahren hatte, für die Reaktion in Westeuropa momentan ein zukunftsweisendes Modell ist. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, um eine faschistische Bewegung aufzubauen, brauche ich ein bestimmtes Klientel, die diese faschistische Doktrin auf der Straße gegen die Arbeiterinnenbewegung durchsetzen. Der Faschismus ist in allererster Linie eine Bewegung zur gewaltsamen Zerschlagung der Arbeiterinnenbewegung. Dafür brauche ich einerseits eine riesige Masse von fanatisierten, gewaltbereiten, bevorzugt jungen Leuten, die wirklich bereit sind, eine Bürgerkriegsarmee gegen die Arbeiterinnenbewegung aufzubauen, wie es in den 30er Jahren die SA war. Ich sehe diese Basis momentan nicht bei der AfD und ich sehe auch keine wirkliche Tendenz, sie aufzubauen. Es ist ja immer wieder frappierend, in was für einem extremen Widerspruch der elektorale Erfolg der AfD mit ihrer Möglichkeit zur Straßenmobilisierung sieht. Die AfD, selbst in Städten, wo sie mittlerweile die stärkste Partei ist, die kriegt eigentlich keine Leute auf der Straße. Es gibt eigentlich keine aktiven AfD-Ortsgruppen. Es gibt kaum wirklich nur von der AfD getragene Großdemonstrationen. Das sind dann meistens irgendwelche Bürgerinitiativen, bei denen die AfD dazustößt. Aber die AfD ist keine aktivistische Partei. Die AfD hat auch nicht sehr viele Mitglieder in Relation zu ihrem elektoralen Erfolg. Die AfD ist momentan in erster Linie eine Partei, die Leute aus Verbitterung und teilweise natürlich auch aus einem verblendeten Hass einfach an den Wahluhren wählen, aber die Leute werden keine aktiven AfD-Mitglieder auf der Straße, ganz, ganz wenig. Wir haben diese aktivistische Massenbasis, die die Nazis in den 30er Jahren hatten, kaum. Wir haben sie auch in der Altersstruktur kaum. Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, die NSDAP war ihrer Zusammensetzung nach die jüngste Partei der deutschen Geschichte. Das Durchschnittsalter der NSDAP-Aktivisten in den 30er Jahren lag, glaube ich, bei 22, 23. Die AfD ist zwar mittlerweile auch bei sehr jungen Leuten im aufsteigenden Ast begriffen. Sie wird stärker unter jungen Leuten. Das ist aber auch wiederum nur elektoral. Die Mehrheit der halbwegs aktiven Mitglieder und in den meisten Landkreisen auch die Mehrheit der Wählerinnen sind ältere Leute. Es sind überwiegend Verbindungen. gealterte 60, 70, 80-Jährige, was es nicht so ein Generationending werden soll. Es ist natürlich so, dass auch junge Leute zunehmend rechts werden, aber die AfD hat in ihrer demografischen Zusammensetzung nicht die Leute, die eine 200, 300.000 Mann Bürgerkriegsarmee bilden. Es gibt auch nicht meines Erachtens wirklich das demografische Potenzial, das daran Interesse hätte. Denn das ist ja der andere Aspekt. Faschismus wird ja nicht einfach aufgebaut, weil Rechte einen abstrakten Gewaltfetisch haben. Den mögen sie auch haben. Sie mögen schon Uniformen, Straßengewalt irgendwie cool finden, wenn sie sich Videos davon anschauen. Aber Leute gründen keine SA, weil sie nur die Ästhetik der SA cool finden. Sie gründen eine SA, wenn sie zum Schluss kommen, dass es zur Erreichung ihrer politischen Ziele unvermeidlich notwendig ist. Die SA der 30er Jahre wurde in erster Linie vom Kleinbürgertum aufgebaut. Die SA war eine Kraft, die in erster Linie aufgebaut wurde von Leuten, die gleichzeitig einen rasenden Hass gegen das überlegende, sie niederkonkurrierende Großkapital hatten, das üblicherweise als das Judentum kodiert wurde. Andererseits einen genauso fanatischen Hass auf die Arbeiterinnenbewegung, weil sie Angst vor der sozialistischen und der kommunistischen Bewegung hatten. Das waren typischerweise Leute wie selbstständige kleine und mittlere Bauern, wie Handwerksmeister, wie Ladenbesitzer, wie gehobene Beamte, wie Freiberufler. Leute, die einerseits gesehen haben, dass sie eigentlich anachronistischen, auf dem ökonomisch sterbenden Ast begriffenen Gruppen angehörten, die andererseits aber auch panische Angst vor einer progressiven, einer sozialistischen Zukunft hatte, die sie zu Lohnarbeiterinnen machen würden und damit ihren Status als in ihren eigenen Augen freie, selbstständige Kleinbürger beseitigen würde. Dieses Doppelgesicht des Faschismus war, dass man eben einerseits nach unten gegen die Arbeiterinnenbewegung schlug in seiner Propaganda, andererseits rhetorisch nach oben gegen das Großkapital auszahlte, um, nachdem man an die Macht gekommen war, dann aber ausschließlich im Dienst des Großkapitals gegen die Arbeiterinnenbewegung zu kämpfen. Aber diese Gruppe der Kleinbürgerinnen, die ein in ihrer eigenen Sicht ökonomisches Interesse am Faschismus hätten, die gibt es in der Form kaum noch. Je nachdem, wie genau man den Begriff des Kleinbürgers definiert, waren in den 30er Jahren noch so 30-45% der deutschen Bevölkerung Kleinbürgerinnen. Selbstständige Bauern, Handwerksmeister, Ladenbesitzer, Freiberufler. Heute machen diese Gruppen noch so 5-10% der Bevölkerung aus. Wir haben heute in Deutschland, wie in allen fortgeschrittenen Industrienationen, eine Situation, dass fast die gesamte Bevölkerung aus Lohnarbeiterinnen im weiteren Sinne besteht. Es gibt in Deutschland fast niemanden, der seinen Lebensunterhalt nicht entweder durch Lohnarbeit verdient oder als Bezieher von Sozialleistungen zur Lohnarbeit verpflichtet ist oder als Rentner ehemaliger Lohnarbeiter ist. Natürlich ist es so, dass es auch unter Lohnarbeiterinnen einen Haufen fanatisierter Reaktionäre gibt. Natürlich gibt es auch unter Lohnarbeiterinnen massenhaft Nazis. Natürlich gibt es auch unter Lohnarbeiterinnen Leute, die die Linke am liebsten zerschlagen wollen. Das sehen wir in den USA auch sehr stark in der Trump-Bewegung. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob ich abstrakt Linke hasse, ob ich abstrakt die Arbeiterinnenbewegung hasse oder ob ich bereit bin, mich einer Bürgerkriegsarmee anzuschließen, um alle Möglichkeiten der ökonomischen wie politischen Mitbestimmung der Arbeiterinnen darin auszuschalten. Es war ja demografisch in den 30er Jahren so, die NSDAP war immer am stärksten unterrepräsentiert unter klassischen Industriearbeiterinnen. Die NSDAP hat bis 1932 dann bei Betriebsratswahlen niemals einen Fuß in die Tür des klassischen Proletariats bekommen. Man kann es natürlich jetzt überlegen, wie weit man Teile des Proletariats ideologisch durch permanente rechte Propaganda vergiften kann, aber ich glaube, dass selbst AfD-wählende Arbeiterinnen es nicht so cool fänden, wenn es überhaupt keine Gewerkschaften mehr gäbe, wenn es überhaupt keine Alternativpartei zur AfD mehr gäbe, wenn man für dreimal nicht zur Arbeit erscheinen als Arbeiter ins KZ geworfen werden kann, wenn in jeder Fabrikhalle ein Gestapo-Agent steht, der die Pausengespräche überwacht und mich anzeigt, wenn ich irgendwas gegen meinen Boss sage, wie es im Dritten Reich tatsächlich der Fall war. Eine rechtsradikale Bewegung, die heute in einem westlichen Industrieland und besonders einem europäischen Land mit einer starken Tradition von Massenorganen der Arbeiterinnenbewegung an die Macht gelangt, wird, glaube ich, um stabil herrschen zu können, die Massenorganisation der Arbeiterinnen korrumpieren und einbinden müssen, statt sie physisch zu eliminieren. Ich glaube, dass eine AfD-Regierung sehr viel eher darauf spekuliert, dass sie es schafft, zum Beispiel den DGB zu einer, wenn auch nicht unbedingt begeisterten Umarmung der AfD, zu einer Akzeptanz und Kooperation Kooperation zu bringen. Was jetzt auch keine ganz weit hergeholte Hoffnung ist, wenn man sich den politischen Kurs des DGB ansieht, der halt schon in Richtung geht, wir müssen alles unterordnen dem Erfolg des nationalen Standorts. Die werden bei einer AfD-Regierung schon Protestnoten erlassen, aber ich sehe jetzt absolut nicht, dass der DGB zur Revolution, zum politischen Massenstreik aufruft, wenn es einen AfD-Kanzler gäbe. Und da stellt sich halt die Frage, wofür braucht heute eine rechtsradikale Partei eine SA, um einen Bürgerkrieg zu führen, in dem sie keinen Gegner mehr hat? Denn momentan ist es ja so, dass die klassischen Massenorgane der Arbeiterinnenbewegung sich entweder in den letzten Jahrzehnten aufgelöst haben oder vollkommen systemkonform geworden sind, innerhalb des Systems eingebunden sind. Die SA ist ja gegründet worden, weil man davon ausging, man müsste nach einer Regierungsbildung einen Bürgerkrieg gegen eine radikale kommunistische Massenbewegung führen. Aber wo gibt es die denn heute? Wir haben jetzt vor ein paar Tagen, habe ich selbst schon erwähnt im Eingangsstatement, eigentlich den krassesten Angriff auf Arbeiterinnenrechte in der BRD seit Jahrzehnten gesehen. Die Bundesregierung spricht über einen 48-Stunden-Tag. Sie spricht über die Abschaffung von Pflegegrad 1. Sie will buchstäblich Arbeitslose sterben lassen, wenn sie irgendwie nicht spuren gegen mit dem Jobcenter. Und was sehen wir dagegen für einen Widerstand? Gar keinen. Ich meine, ich habe mit Flo mich vor der Aufzeichnung schon ein bisschen unterhalten. Ich lebe in Berlin und ich war die letzten Wochen einfach schockiert, dass selbst in der Hauptstadt es nicht mal eine Kundgebung gibt gegen den größten Angriff auf Arbeiterinnenrechte seit 20 bis 30 Jahren. Für was braucht denn eine AfD eine Bürgerkriegsarmee gegen eine Arbeiterinnenbewegung in so einem Zustand? Deswegen, ich glaube, dass einerseits, um es nochmal kurz zusammenzufassen, die soziologische Basis des klassischen Faschismus weitgehend weggebrochen ist, andererseits die Notwendigkeit einfach nicht mehr besteht. Die AfD kann ihr gesamtes Programm im Rahmen des bundesrepublikanischen Systems problemlos durchsetzen. Sie würde einfach offene Türen eintreten. Die CDU bettelt ja momentan eigentlich auf kommunaler Landesebene teilweise darum, dass sie doch bitte der Steigbügelhalter der AfD werden darf. Wofür brauchen die eine neue SA? Das sehe ich einfach nicht. Ja, da würde ich dann schon noch mal kritisch nachhaken. Ist es nicht schon so, dass zum Beispiel während der Proteste um Corona oder auch 2015 relativ schnell auch häufig von der Klassenbasis her sehr vom Kleinbürgertum dominierte Bewegungen entstanden sind? Pegida, also zwar ja ein bisschen vor der AfD-Gründung oder so parallel. Also das gab es ja schon, oder? Aber Pegida war ja keine Bewegung. Pegida war ein sehr loses, desorganisierte Aufeinanderfolge von ultra-heterogenen reaktionären Massenkundgebungen, die kein klares Programm, die keine Organisationsstruktur, die kein klares Kampfziel hatten. Ich meine, natürlich, das haben wir während Corona gesehen, das haben wir bei den von dir erwähnten Pegida-Protesten gesehen, das sehen wir jetzt bei allen möglichen rechten Massenmobilisierungen. Es ist natürlich möglich, dass man ein paar 10.000 rechtsradikale Weirdos auf die Straße bekommen, um gleichzeitig gegen Flüchtlinge, für das Bargeld, gegen Zwangsimpfungen und so weiter zu protestieren. Aber das ist keine politische Kampfbewegung. Aus Pegida ist ja keine Kaderorganisation der Rechtsradikalen geworden. Pegida hat sich sang- und klanglos aufgelöst, beziehungsweise nicht aufgelöst, denn die Leute waren ja weiterhin da. Aber die haben eben kein Äquivalent zu einer rechten Bürgerkriegsarmee gebildet. Der westliche Staat, indem wir eine Entwicklung zu sowas hin noch am ehesten sehen, ist in den USA unter Trump. Aber ich glaube, dass wir einerseits den Unterschied zwischen Nordamerika und Europa beachten müssen, der darin besteht, dass die USA keine institutionellen Äquivalente zur europäischen Massenorganisation der Arbeiterinnenbewegung haben. Die USA hatten in den letzten Jahrzehnten keine Gewerkschaftsbewegung, keine sozialdemokratische Bewegung, wie sie in Europa besteht, die kein Hindernis gegen den Rechtsruck darstellt, aber die eben bedeutet, dass man in Europa viel stärker Strukturen der Arbeiterinnenbewegung irgendwie korrumpieren und zumindest rhetorisch einbinden muss, statt auf gewaltsame Weise über die Arbeiterinnenbewegung einfach drüber fahren zu können. Andererseits sehen wir auch in den USA, die der am weitesten gediehene organisierte Rechtsruck in irgendeinem westlichen Land ist, keinen Übergang zu einem faschistischen System als politischer Herrschaftsstruktur. Wir sehen eine Mobilisierung unter ideologisch-faschistischen Prämissen. Wir sehen aber keine Überwindung des Parlamentarismus. Und ich würde auch jede Wette eingehen, dass wir das nicht sehen werden. Die Demokraten werden auch bei den nächsten Wahlen in den USA zur Wahl stehen und sie können auch tatsächlich gewinnen. Auch in den USA gibt es meines Erachtens keine institutionelle Notwendigkeit für den Rechtsradikalismus, das parlamentarische System zu überwinden. Es gibt natürlich für das Individuum Trump ein persönliches Interesse daran, nicht aus dem Amt zu fahren. Ich meine, gut, Trump wird in ein paar Jahren sowieso tot sein, aber selbst im republikanischen Polit-Establishment sehen wir momentan keine Begeisterung für den Versuch eines institutionellen Umbaus der USA. Eigentlich allen Insiderberichten, die man aus den USA heraus hört, ist es schon so, dass die Versuche von Trump, die Gewaltenteilung in den USA anzugreifen oder gar das System des Parlamentarismus grundsätzlich in Frage zu stellen, etwas ist, was im republikanischen Partei-Establishment weit überwiegend abgelehnt wird. Man teilt das politische Programm von Trump. Man will ebenfalls linke drangsalieren, man will ebenfalls Massenabschiebung durchführen, wobei es da auch schon wieder Differenzen gibt, weil natürlich ein großer Teil des US-Kapitals auch ein massives Interesse daran hat, dass man illegale, billige Migrantinnen als Arbeitskräfte einsetzen kann. Das ist momentan tatsächlich ein sehr heftiger Konflikt innerhalb der amerikanischen Rechten. Aber wir sehen selbst in den USA, wo die Rahmenbedingungen dafür theoretisch so günstig wären, keinen allgemeinen Schwenk der herrschenden Klasse gegen den Parlamentarismus, wie wir ihn im Europa der 30er, 40er Jahre gesehen haben. Also in Deutschland des Jahres 1931, 32, auch wenn die NSDAP nicht an die Macht gelangt wäre, gab es eigentlich im Großbürgertum kaum noch relevante Kräfte, die überzeugte parlamentarische Demokraten wären. Es gibt ein extrem interessantes Buch von einem marxistischen Schriftsteller, Alfred Sohn-Redl, der Anfang der 30er Jahre in einem der wichtigsten Kapitallobbyverbände in Deutschland als Sekretär gearbeitet hat, dadurch halt intimen Einblick in die internen Beratungen der deutschen Großindustrie hatte. Und daraus geht halt erschlagen deutlich hervor, dass schon 1930, 31, 32 eigentlich das gesamte deutsche Großkapital geschlossen einig darin war, das parlamentarische System zu zerstören und durch eine Rechtsdiktatur zu ersetzen. Die Frage war eigentlich nur noch, soll an der Spitze dieser Rechtsdiktatur dann jetzt die populistische Pöbelbewegung NSDAP stehen oder der traditionelle Honorationverband DNVP. Aber das sehen wir heute nicht in der westlichen Welt. Im Gegenteil ist es so, dass sowohl in den USA als auch in Deutschland und anderen Ländern, die eine starke rechtsradikale Politmobilisierung momentan haben, die meisten Kapitalverbände eigentlich demonstrativ anmahnen, doch die demokratischen Spielregeln zu beachten. Das Großkapital sowohl in Deutschland als auch in den USA will keine Überwindung des Parlamentarismus, weil das momentan nicht nur nicht notwendig für die Durchsetzung seiner Ziele ist, es ist schädlich für deren Stabilität. Ja, Fabian, die Folge heute heißt Kommunisten gegen ein AfD-Verbot? Fragezeichen. Du bist gegen ein AfD-Verbot? Hm? Möchtest du mir das Mikro halten? Ich habe gedacht, du hast gerade eine Frage gestellt. Nee. Ich weiß, wie die Folge heißt. Die heißt Kommunisten gegen ein AfD-Verbot. Und du sagst ja Kommunisten, wenn ich dich richtig verstanden habe, kannst du gleich nochmal korrigieren. Das wäre keine Forderung, die man aktiv stellen sollte. Also verbietet die AfD als Parole, ist jetzt nicht die Parole erster Stunde aus deiner Sicht. Warum eigentlich nicht? Das hängt von den politischen Rahmenbedingungen ab. Ich bin nicht gegen ein AfD-Verbot. Wenn wir in Deutschland eine sozialistische Partei hätten, die realistische Chancen hätte, dass sie bei den nächsten Bundestagswahlen stärkste Kraft wird, dann wäre nach einem Wahlsieg dieser sozialistischen Partei ein AfD-Verbot natürlich die erste politische Maßnahme, die sie durchsetzen müsste und sollte. Aber das Ding ist, diese Kraft haben wir ja nicht. Wenn in Deutschland, was ich generell, darauf werden wir später nochmal zu sprechen kommen, für extremst unrealistisch halte, ein AfD-Verbot zustande kommen würde, wer würde dieses AfD-Verbot tragen? Es ist im deutschen parlamentarischen System so geregelt, dass ein Parteienverbot überhaupt nur unternommen werden kann auf Antrag der in den Ländern der Bundesregierung gerade herrschenden Großparteien. Wenn es in Deutschland zu einem AfD-Verbot kommen würde, dann wäre das Resultat der Tatsache, dass CDU, das SPD, das Grüne und so weiter sich darauf geeinigt haben, die AfD zu verbieten. Dann kann man natürlich jubeln, ist ja egal, wie es zustande gekommen ist, Hauptsache die AfD ist weg. Aber wenn CDU, SPD und Co., die, wie wir vorhin schon gesehen haben, ja inhaltlich eigentlich mit den Kernpunkten der AfD gar kein Problem mehr haben, sich entscheiden, die AfD zu beseitigen, was ist dann deren Motivation dahinter? Warum würden sie das tun wollen? Und das ist ja offenkundig. Wenn jemand wie Friedrich Merz, der selbst nach allen vernünftigen Maßstäben ein Rechtsradikaler ist, der ein Burschenschafter ist, der sich in Interviews damit rühmt, wie er mit seinen Kumpels früher linke Studielokale auseinandergelegt hat, wenn ein solcher Mann sich entscheiden sollte, dass ein AfD-Verbot das ist, was er anstrebt, was wäre das Motiv? Das Motiv wäre, seine momentan schärfste politische Konkurrenz zu beseitigen. Leute wie Merz oder auch mittlerweile das SPD-Establishment hassen die AfD ja nicht aus einer realen antifaschistischen Überzeugung. Sie hassen die AfD, weil sie erfolgreicher ist als sie selbst, weil die AfD momentan dabei ist, zu drohen, die CDU zu ersetzen als die primäre Rechts- und Kapitalpartei der BRD. Wenn es ein solches Bündnis gäbe zum AfD-Verbot, an der nächsten Spitze notwendig die CDU stehen müsste, dann wäre das ein Manöver, die Dominanz der CDU in der deutschen Rechten zu garantieren. Kann man natürlich trotzdem sagen, okay, die CSU, die CDU ist in ein paar Punkten vielleicht noch 30% weniger widerwärtig als die AfD, also immer noch ein kleiner Gewinn. Aber das ist ja etwas, das das politische System der BRD umstürzen würde. Die AfD ist ja mittlerweile keine rechtsradikale Kleinpartei mehr. Die AfD ist dabei, dass sie die größte Partei des Landes wird und in vielen Bundesländern ist sie das bereits. Ein parlamentarisches System kann nicht ihre größte Partei verbieten, ohne dabei einen politisch grundlegend anderen Charakter anzunehmen. In dem Moment, in dem eine Partei, die von 30, bald 40 oder 50% der Bevölkerung unterstützt wird, verboten wird, kann eine parlamentarische Demokratie als parlamentarische Demokratie nicht mehr wirklich funktionieren. Nun bin ich der Letzte, der die parlamentarische Demokratie idealisiert, also ein besonders tolles System. Aber es ist natürlich klar, dass die BRD in ihrer heutigen Verfasstheit, wenn sie aufhört, eine klassische parlamentarische Demokratie zu sein, ein bonapartistisches System werden würde. Sie würde ein bonapartistisches System, in dem dann eben ein eng definiertes Bündnis von, sagen wir, CDU, SPD, Grünen und FDP die einzigen legalen und akzeptierten Parteien bleiben. Denn natürlich würde es nach einem AfD-Verbot einen äquivalenten Schlag gegen links geben. Natürlich würde zum einen Merz verlangen, wenn die Grünen sich mit uns zusammentun, um die AfD zu verbieten, dann bitten wir darum, dass sie als Gegenleistung dafür mit uns die Linkspartei verbieten. Und auch die Linkspartei ist ja eine Partei, die für die bürgerlichen etablierten Großparteien jetzt zwar nicht im revolutionären Sinne eine Bedrohung darstellt, aber die Linkspartei ist mittlerweile elektoral erfolgreich genug, dass sie in der Koalitionsbildung ein Ärgernis darstellt für die Rechtspartei. Natürlich wünschen die sich, dass die Linkspartei weg wäre. Der nächste Schritt wäre nach einem AfD-Verbot. Als Gegenleistung wollen wir, dass die Linkspartei und, wenn man schon mal dabei ist, natürlich auch alle kleineren radikalen kommunistischen Organisationen weggehen. Dann wollen wir auch ein DKP-Verbot, dann wollen wir ein MLPD-Verbot und so weiter, damit wir eben zeigen, wir sind nicht partikular voreingenommen gegen die rechte Hälfte der Bevölkerung. Wir sind gegen jeden Extremismus. Wir sind gute Demokraten. Wir verbieten alles, was unser etabliertes demokratisches System gefährdet, ob jetzt von links oder rechts. Das ist doch so sicher wie das Amen in der Kirche, dass nach einem AfD-Verbot durch rechte Parteien wie die CDU danach ein Linksparteiverbot kommen würde. Wir hätten dann ein System, in dem eigentlich die Zahl der erlaubten Parteien begrenzt wäre auf 3 bis 4. Und jeder Versuch, sich außerhalb dieses liberal-konservativen Rahmens zu bewegen, nicht mehr toleriert würde. Wie gesagt, die Situation wäre eine völlig andere, wenn wir jetzt eine 40% sozialistische Partei hätten, die ein AfD-Verbot durchsetzen will, um dann vielleicht mit irgendwelchen anderen linken Bündnispartnern tatsächlich eine linke Transformation der BRD zu unternehmen. Aber die haben wir ja nicht. Wenn es zum AfD-Verbot kommt, dann wird das ein zynisches Machtmanöver der CDU sein, um ihre rechte Konkurrenz zu beseitigen. Und es gibt ja ein zweites Problem. Die Leute, die jetzt Mitglied der AfD sind oder die AfD wählen, die sind ja nicht weg nach einem Parteiverbot. Wir hätten dann 30 bis 50% der Bevölkerung, je nach Bundesland, je nach Landkreis, die nicht nur eine potenziell rechtsradikale Orientierung hätten, sondern die auch die Erfahrung gemacht haben, in diesem parlamentarischen System werde ich tatsächlich oder vermeintlich unterdrückt, dieses System ist mein Feind. Diese Leute werden daraus eher nicht die Schlussfolgerung ziehen, Kommunisten zu werden und jetzt von links gegen dieses System zu kämpfen. Diese Leute werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eher die Konsequenz ziehen, von vage, ungefestigten Rechten zu Nazis zu werden. Diese Leute werden argumentieren, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wir können, selbst wenn wir die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns haben, unsere Forderungen im parlamentarischen System nicht durchsetzen. Also müssen wir das parlamentarische System beseitigen, um es auf diktatorischer Weise zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nach einem AfD-Verbot einen massiven Wiederaufschwung des gewalttätigen Rechtsradikalismus, des Neonazismus in der BRD hätten. Wir hätten Zehntausende, wir hätten Hunderttausende Leute, die jetzt von der AfD rechtspolitisiert wurden, die aus einem AfD-Verbot die Schlussfolgerung ziehen würden, dann muss ich eben in militante, näher rechtsradikale Strukturen gehen. Andererseits würden natürlich die etablierten Parteien versuchen, diese desillusionierten, frustrierten Leute aufzufangen. Das würde natürlich in erster Linie die CDU tun. Die CDU würde diesen Leuten natürlich das Angebot machen, okay, eure Lieblingspartei ist verboten worden, aber schaut uns doch mal an, ihr könnt bei uns eigentlich dasselbe haben. Die CDU würde natürlich ihr Programm, das bereits in vielen Punkten, wie gesagt, eine faschistische Forderung der 90er Jahre erfüllt, noch bei weitem rechtsradikaler wäre. Wir hätten dann halt mit hoher Wahrscheinlichkeit nach 2, 3 Jahren eine CDU, die ein mehr oder weniger identisches Programm zur AfD hätte, und ein Haufen Linksliberale wären wahrscheinlich trotzdem noch happy, weil wir hätten dann zwar genau dasselbe Regierungsprogramm wie mit der AfD, aber es wird von einer Partei durchgesetzt, die nicht AfD heißt, also ist ja alles in Ordnung. Dann hätten wir halt statt einer Kanzlerin Weidel weiterhin 10 Jahre einen bonapartistischen Kanzler Merz, der exakt dasselbe Programm durchsetzt. Das heißt, ich glaube, ein AfD-Verbot ist erstens generell sehr unrealistisch, weil es momentan einfach keine Großpartei in Deutschland gibt, die wirklich ein Interesse daran hat. Wenn es möglich wäre, dann wäre es ein zynisches Manöver der etablierten Rechten. Und wenn es durchgesetzt würde, dann würde es dieses Land in keiner Weise linker machen, sondern einerseits den Neonazismus weiter befördern, andererseits die CDU halt einfach zur neuen AfD machen. Das heißt, ich sehe einfach nicht, wie im Rahmen dieses weiter bestehenden Systems das Verbot einer partikularen Rechtspartei den Rechtsruck stoppen kann. Wir haben ja in der Anfangsstatements schon konstatiert, dass der Rechtsruck nichts ist, was exklusiv die AfD betrifft. Es ist ein Phänomen aller deutschen Großparteien. Ich meine, du hast jetzt ja noch ein paar mehr Argumente genannt, aber historisch stimmt es ja auch, ne? Also in der BRD der 50er Jahre wurde ja zunächst die, glaube ich, Sozialistische Reichspartei hieß sie, es war eine Neonazi-Partei in den 50ern verboten. Und dann die KPD 1956. Und das stand auch tatsächlich im unmittelbaren Zusammenhang. Also, dass man gesagt hat, na gut, man muss es in Richtung beider Seiten begründen. Und wir haben letztes Jahr mal eine Folge gemacht mit einem Zeitzeugen des KPD-Verbots, der uns auch sehr davor gewarnt hatte, diese Forderung nach dem AfD-Verbot zu stellen. Eben mit dem bekannten Argument, man bewaffnet dann den bürgerlichen Staat mit Mitteln, die sie vor allem auch gegen uns anwenden. Nun kenne ich aber auch das Argument, durchaus auch von marxistischer Seite, ist vielleicht keine Mehrheitsposition, die sagt, naja, das ist auch so ein bisschen Quatsch, so ein bisschen konstruiert, weil der bürgerliche Staat, der ist so stark, wenn er uns verbieten will oder bekämpfen will, macht er das sowieso, unabhängig davon, ob er jetzt irgendwie Rechte verbietet. Und es wäre trotzdem ein taktischer Vorteil, wenn zum Beispiel in manchen, also es gibt ja wirklich Regionen, wo diese Strukturen auch doch sehr stark sind, wenn, also eine Art Verschnaufpause, wenn diese Strukturen erstmal zerschlagen werden und wäre erstmal sozusagen sowas wie eine Atempause und der Kampf, den wir mit dem bürgerlichen Staat haben, der ist ein anderer. Was würdest du denn dem entgegnen? Das ist jetzt nicht meine Position, aber ich wurde dazu mehrfach angeschrieben, allein schon wegen des Titels, der wohl den einen oder anderen empört hat. Also man muss da differenzieren, die Frage, was die Rechtsparteien gerne tun wollen und was sie für politisch momentan opportun halten. Natürlich würden CDU und auch der rechte Flügel der SPD, der FDP und so weiter sämtliche linken politischen Strukturen in der BRD unter allen Umständen gerne verbieten, völlig egal, was mit der AfD passiert. Die Frage ist aber, ob sie ein politisches, ein gesellschaftliches Momentum finden, in dem das von der Masse der Bevölkerung unterstützt wird. Und da muss man wiederum unterscheiden zwischen kleinen, revolutionären, linksradikalen Gruppierungen, andererseits einer institutionalisierten, einer parlamentarischen Denken. Ich halte für sehr gut möglich, dass es in den nächsten Jahren in der BRD zu weitflächigen Verboten von offen kommunistischen, revolutionären Kleinorganisationen kommen wird. Das ist ja ein Thema, über das ich auch mit Flo schon immer wieder gesprochen habe, dass natürlich auch wir als kommunistische Medienschaffende, als kommunistische Podcaster natürlich auch auf Medienplattformen ständig vor der Gefahr stehen, dass im Zuge des Kampfes gegen den Extremismus, im Abwehrkampf für die Demokratie, natürlich auch jeder linksradikale Content genauso stark bzw. wesentlich stärker als rechtsradikaler Content davon gefährdet ist, eliminiert zu werden. Ich halte es für eine sehr realistische Möglichkeit, dass so ziemlich alle linksradikalen Medienplattformen, alle linksradikalen revolutionären Kleinorganisationen in den nächsten Jahren kriminalisiert werden. Ich glaube, das ist unter einem Kanzler Merz ähnlich wahrscheinlich, wie es unter einem AfD-Kanzler sein wird. Ich meine, wir haben ja in Europa mittlerweile schon die Bewegung, dass dieser absurde Versuch Trumps, die Antifa zu verbieten, in mittlerweile mehreren europäischen Staaten adaptiert wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das unter einer Merz-Regierung, wenn sie sich mehrere Jahre halten sollte, auch nächstes oder übernächstes Jahr in Deutschland kommen wird und man mit dieser Argumentation versuchen wird, alle linksradikalen Kaderorganisationen zu verbieten. Die andere Frage ist, ob man es schafft, die institutionalisierte, die parlamentarische, die reformistische Linke dabei mitzuzerschlagen. Strukturen wie die Linkspartei, Strukturen wie die linken Teile der Gewerkschaftsbewegung. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich, wenn man jetzt nicht in einem Zustand des halben Bürgerkriegs ist oder eben, wenn man das politische Momentum nach dem AfD-Verbot hat, dass man argumentieren kann, wir müssen die Linken aber genauso bestrafen zum Schutz unserer Demokratie. Nach einem AfD-Verbot kann ich mir zum Vorstellen, dass relevante Teile der Grünen-Basis, der FDP-Basis, möglicherweise sogar des rechten Flügels, der SPD, also ein Verbot der Linkspartei oder von bestimmten Gewerkschaftsstrukturen, vielleicht nicht begeistert begrüßen würden, aber akzeptieren könnten. Das halte ich für unwahrscheinlich, wenn es diese Entwicklung nicht gibt. Aber wie gesagt, natürlich wird der bürgerliche Staat uns unter allen Umständen als Kommunistin bekämpfen. Ich sehe aber nicht, dass er das mit einem vergleichbaren Erfolgsaussicht, mit einer vergleichbaren Intensität tun kann, wenn er nicht in eine Situation gelangt, in der er sich selbst als Wahrer der Demokratie gegen alle Extreme darstellen kann. Und was vielleicht auch noch eine Bemerkung ist, die noch ein bisschen zur letzten Frage übergeht. Die Frage ist natürlich immer, wie man den Charakter der AfD mit ihrer unmittelbaren politischen Zielsetzung einschätzt. Wenn man davon ausgeht, die AfD ist wirklich eins zu eins das, was die NSDAP in den 30er Jahren war, dann ist ungeachtet von allem, was ich eben ausgeführt habe, die Unterstützung eines AfD-Verbots natürlich sinnvoll. Wenn man davon ausgeht, die AfD wird eine Woche nach ihrer Regierungsbildung beginnen, Konzentrationslager zu bauen und sämtliche Linke zu erschießen, dann ist es natürlich eine reine Notwehrmaßnahme, so ein Verbot zu unterstützen. Das ist eine analytische Frage. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Wenn man tatsächlich davon ausgeht, die AfD wird nach einem Wahlsieg sofort das Vierte Reich aufbauen, dann zählen alle Einwände, die ich eben gemacht habe, nicht. Aber das ist natürlich nicht der Fall, wenn man davon ausgeht, die AfD ist im Prinzip eine Radikalisierung der CDU, die die Politik der CDU in einer etwas verschärften Weise fortsetzen wird. Das ist schon der Kern der Frage, glaube ich, dass die AfD wirklich das bestehende politische System zerschlagen und KZ bauen wird, oder gehe ich davon aus, die AfD wird die Hardcore Version vom März sein. Und ich muss auch sagen, dass im linksliberalen politischen Diskurs über ein AfD-Verbot ich da eine gewisse Unaufrichtigkeit sehe. Wenn Linksliberale argumentieren, die AfD ist etwas vollkommen anderes als jede andere bürgerliche Partei in Deutschland. Sie ist ein völliger Bruch damit. Die AfD wird sofort Konzentrationslager wieder eröffnen. Dann müssen diese Leute doch in absolut wilder Panik sein. Die AfD wird mit, glaube ich, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 2 bis 4 Jahre in mehreren Landesregierungen und mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Bundesregierung sitzen. Wenn ich davon ausgehe, das ist wirklich eins zu eins dasselbe wie die NSDAP, dann müsste ich als kommunistischer Medien schaffen, dann müssten alle offen mit Klarnamen auftretenden Linken in Deutschland nackte Todespanik haben und momentan gerade Fluchttunnel bauen. Das sehe ich aber nicht. Ich sehe nicht, dass Leute, die so argumentieren, wirklich nackte Panik um ihr Überleben haben. Und ich glaube, das ist eine gewisse Unaufrichtigkeit. Ich glaube, die Mehrheit dieser Linksradikalen erwartet selbst nicht, dass einfach eine Woche nach dem AfD-Wahlsieg Dachau wieder eröffnet werden wird. Ja, das führt mich auch zur nächsten Frage, wo du gerade so die Debatte in den linksliberalen Medien erwähnt hast. Ich habe mir mal so ein paar Antifa-Strukturen oder, sage ich mal lieber, Anti-Nazi-Bündnisse, die teilweise auch relativ bürgerlich waren, angeschaut, die es so gibt in Deutschland, und habe da relativ viel, manchmal auch tatsächlich linkere Gruppen entdeckt, die dann gemeinsam mit den Grünen und der SPD irgendwie zu irgendeiner Blockade aufrufen. Also das gibt es ja auch immer noch manchmal. Blockade vielleicht mittlerweile weniger, aber auf jeden Fall zur Protestkundgebung. Und wir wollten unbedingt ein Grünen-Bashing unterkriegen. Man kann sich ja schon mal die Frage stellen, ob die Grünen eigentlich wirklich in allen politischen Fragen jetzt im Bundestag momentan so deutlich links von der AfD stehen, was ja die Frage der Bündnispolitik dann auch wieder tangieren würde. Also wenn wir jetzt mal über Waffenlieferung reden oder auch Abbau von Grundrechten und so. Trotzdem wurde mir da entgegengehalten, naja, regional ist sowas trotzdem manchmal notwendig und es geht darum, mit diesen Kräften irgendwie in Kontakt zu sein und mit denen zu diskutieren, sie vielleicht rüberzuziehen, was man vielleicht bei der AfD dann auch eher ablehnen würde. Was hältst du von solchen Argumenten? Müsste man natürlich zunächst einmal definieren, was genau man im Einzelfall unter Bündnisarbeit versteht. Also wenn zum Beispiel in einer Stadt, in der die AfD realistische Aussichten hat, bald einen Bürgermeister zu stellen, eine breite, von Linksliberalen initiierte antifaschistische Massendemo gegen die AfD stattfindet, dann wäre es natürlich ultrasektiererischer Unsinn zu sagen, Grünen-Mitglieder, der SPD-Mitglieder dürfen auf dieser Demo nicht anwesend sein, wir laufen nicht neben einem Grünen gegen die AfD. Wenn das nur um die Frage gemeinsamer Demonstrationen geht, dann ist es natürlich eine andere Frage, wie die nach einer Aktionseinheit. Natürlich darf ich auch in einem, ich will es nicht mal taktisches Bündnis mit Linksliberalen nennen, aber ein Demonstrieren neben Linksliberalen darf natürlich nicht zu einer politischen Verwässerung der eigenen Positionen führen. Wenn zum Beispiel ich in einer Stadt eine Massendemo gegen einen AfD-Aufmarsch oder gegen einen AfD-Wahlsieg unternehme, dann darf man natürlich nicht darauf eingehen, dass zum Beispiel dann Grünen-Vertreter sagt, wir wollen auf dieser Demo aber keine revolutionären Parolen hören. Wir wollen auf dieser Demo keine roten Fahnen haben. Wenn verboten wird, für Sozialistin, als Revolutionäre aufzutreten, dann hat es auch keinen Sinn, überhaupt auf die Straße zu gehen. In einem Bündnis, in dem Sozialistin, in dem Kommunistin Aktions- und Agitationsfreiheit haben, gibt es aber keinen vernünftigen Grund, diesen Raum nicht zu nutzen. Die andere Frage ist, ob man mit zum Beispiel Grünen oder SPD oder anderen linksliberalen Strukturen als Institution ein organisatorisches Bündnis schließen will. Und das würde ich ablehnen. Wenn man zusammen das Konzept hat, wir polemisieren nicht gegen die Grünen, wir polemisieren nicht gegen die SPD, weil wir Demokraten müssen jetzt alle zusammenstehen gegen die AfD, das hielte ich für eine grundverkehrte Herangehensweise. Denn das bedeutet ja, dass sich das politische System, das sind die politischen Strukturen, die nicht nur die AfD geboren haben, sondern die auch die Grundvoraussetzung des Gedeihens der AfD sind, zugunsten eines vermeintlichen kurzfristigen taktischen Erfolgs hintanstelle. Aber der Kampf, den Sozialisten, den Kommunisten führen, ist doch die Überwindung eines Systems, das die AfD überhaupt erst hervorbringen kann. Es ist ja nicht unser Ziel, dass wir unter vollständiger politischer Selbstaufgabe, unter Preisgabe eines revolutionären Programms, dazu führen, dass ein Grünen-Kandidat 5% mehr Stimmen bekommt, weil wir davon ausgehen, eine Koalition zwischen CDU und Grünen wird 10% weniger grausig werden als eine Koalition zwischen CDU und AfD. Die Frage ist, ob ein solches Bündnis mit politischer Selbstaufgabe einhergeht. Ich glaube, deswegen wird die Frage sich praktisch so sehr halt auch gar nicht stellen, weil die Linksliberalen gar kein Interesse daran haben, mit Linksradikalen überhaupt gegen die AfD zu kämpfen. Ich glaube, dass selbst Leute, die in der grünen Basis, in der SPD-Basis, im rechten Flügel der SPD-Basis, Panik vor AfD-Wahlerfolgen haben, im Zweifelsfall immer noch ein größeres Abgrenzungsbedürfnis gegenüber radikalen Linken haben. Wir sehen das in allen möglichen von Linksliberalen organisierten Massenbewegungen, Demonstrationen, dass teilweise versucht wird, linksradikale Organisationen rauszuhalten, ihnen das Fahnentragen zu verbieten, ihnen zu verbieten, ihr Infomaterial zu verteilen. Ich glaube nicht, dass es die Vision eines Volker Beck ist, zusammen mit revolutionären Kommunisten den Aufstieg der AfD zu verhindern. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute wie Volker Beck, dass Leute wie irgendwelche zentristischen SPDler tendenziell Angst vor dem Aufstieg der AfD und dessen politischen Implikationen haben. Das macht sie aber nicht irgendwie zu Leuten, die Sympathien für uns haben. Also ich glaube, in der Praxis stellt sich die Frage allein dadurch gar nicht, dass im Zweifelsfall das bürgerliche Establishment uns immer mehr hassen wird als die Rechten. Ja, also ich habe in dem Zusammenhang noch gedacht, gerade jetzt, wo von Trump über ein Antifa-Verbot schwadroniert wird, was auch immer jetzt die Antifa sein soll, also was das dann juristisch heißt, ist ja auch noch gar nicht klar. Da habe ich mal ein bisschen geguckt, was wird denn eigentlich heute so allgemein unter Antifa verstanden und bin auch auf so grünen Seiten gestoßen und nicht nur grünen Seiten, sondern wirklich so Accounts, die du auch schon mal ausführlicher behandelt hast, dazu komme ich gleich noch. Und schon erstaunlich, was so alles unter Antifa läuft. Also zum Beispiel, ich habe es mir mal notiert, manche meinen etwa, das Grundgesetz sei Antifa, also vor allem das Grundgesetz sei Antifa. Ich habe, glaube ich, heute Morgen noch so ein Reel gesehen, wo so ein Typ meinte, ich bin Antifaschist und hier ist mein Mitgliedsausweis und das war das Grundgesetz. Andere sehen in Waffenlieferungen an die Ukraine gegen den Faschisten Putin Antifa, also vor allem darin NATO. Und wiederum andere halten das für eine antifaschistische Praxis, sich über Arbeitslose oder rechtschreibschwache Ossis lustig zu machen. Du hast mal ein Video gemacht, ich glaube, es war ein Video schon ein bisschen her, und hast da den Begriff, den ich sehr gut fand, der sogenannten Volksverpetzer-Linken geprägt. Das ist ja so ein Account. Vielleicht magst du in dem Zusammenhang mal erklären, was du damit meinst und inwiefern das für uns ein Thema ist. Man könnte es ja auch einfach ignorieren. Ich gehe mal davon aus, die Seite Volksverpetzer werden wahrscheinlich relativ viele von euch kennen. Ich habe es als Synonym verwendet für eine Strömung des Linksliberalismus, der ein nicht mal revolutionären, aber ist, würde man sagen, pseudomilitanten Habitus verbindet mit tatsächlich einer völligen Bejahung des Status quo. Einer Form des Linksliberalismus, die eine militante Attitüde trägt, die aber gleichzeitig nur dem politischen Ziel, das politische System der BRD in exakt der Form zu konservieren, wie es bestanden hat in ihrer Jugend oder der Zeit ihrer politischen Sozialisation. Das sind dann Leute, die teilweise die Grünen wählen, Leute, die zentristische SPDler sind, Leute, die teilweise irgendwelche weirden Antideutschen sind, Leute, die ein Selbstverständnis haben, dass sie irgendwie unangepasste, unkonventionelle, sogar militante Leute sind, aber überhaupt keine militanten Forderungen gegen das bestehende politische System haben, deren einziges politisches Ziel es ist, zu verhindern, dass ein weiterer rechter Parvenu dazustößt und die bisherige Dominanz von CDU, SPD, Grünen und so weiter aufmischt. Leute, die grundsätzlich der Überzeugung sind, einerseits, das bestehende parlamentarische System der BRD ist ein super System, das im Interesse der Masse der Bevölkerung steht. Das ist nur ein großes Problem, dass in den letzten Jahren populistische Bewegungen aufgekommen sind, die das nicht mehr begreifen und dieses fantastische System von rechts angreifen wollen. Und deswegen müssen wir eine Art ehrenamtlicher Verfassungsschutz sein, der den Populismus bekämpft, wobei man danach teilweise den Rechtspopulismus einer AfD einfach subsumiert zusammen mit einem Linkspopulismus und darunter gleichzeitig Putin-Fans bekämpfen will, die Putin-Fans sind, weil sie gegen die Militarisierung der BRD für den imperialistischen Weltkrieg sind. Es ist eine Strömung, die aber, glaube ich, tendenziell an Boden verliert, die mittlerweile eine ist, die keine große soziale Basis mehr besitzt. Wir sehen ja in der gesamten Gesellschaft, der westlichen imperialistischen Gesellschaften, eine zunehmende Polarisierung zwischen einerseits einer dezidiert linken, andererseits einer zunehmend rechtsradikalen Haltung. Und ich glaube, dieses zentristische am Status quo festhalten, die BRD von 1990 unter allen Umständen konservieren wollen, das ist etwas, was auf dem Rückgang befindlich ist. Und wir sehen ja, dass dieses Milieu, das oft starke Überlappungspunkte mit dem antideutschen Milieu hat, eines ist, das tendenziell überaltert und ausstirbt. Dass Leute, die sich jetzt politisieren mit 15, 20, 25, 30, die gehen nicht in so eine Richtung, Antifa heißt Verfassungsschutz, Antifa heißt das Grundgesetz verteidigen. Die Leute sind entweder dediziert rechts und finden die AfD halt sowieso gut, oder die Leute gehen zunehmend in eine dediziert linke Richtung. Das sehen wir ja auch bei den Wahlergebnissen von Erstwählerinnen, bei denen einerseits die AfD die stärkste Partei ist, dann aber die Linkspartei gleich die zweitstärkste, die jetzt keine revolutionäre Kaderorganisation ist, aber Leute, die als erste politische Anlaufstation in die Linkspartei gehen, haben zumindest ein Selbstverständnis als dediziert Linke. Die sehen sich nicht unbedingt als Wahrer eines Status quo, wie er in den 90er Jahren geherrscht hat. Das heißt, ich glaube, dieses Phänomen der sogenannten Volksverpetzerlinke als einer staatstragenden, staatsstabilen Linken ist eines, das sich in den meisten praktischen Fragen auf die Seite der etablierten Reaktion gegen die neu hinzugekommene Reaktion stellt. Aber ich glaube, dass es glücklicherweise eines ist, das tendenziell zurückgeht. Okay, wir haben auf dem Hinweg, aber du hast auch hier anfangs einmal gesagt, schon darüber gesprochen, dass es wirklich erstaunlich ist, dass bei wirklich so krassen Angriffen auf den Sozialstaat, du hast ein paar Beispiele erwähnt, Pflegestufe 1 soll abgeschafft werden, 48-Stunden-Tag. Also kann man, das ist ja nur der Anfang. Ne? Woche. Also so weit sind sie auch noch nicht. Also 48 Stunden die Woche, ja, okay. Das komplett als nächstes vielleicht. Und hast gesagt, das ist erstaunlich, es gibt keine einzige, nicht mal in Berlin, größere Kundgebung darüber. Ich habe hier auch noch nichts mitbekommen. Wahrscheinlich gibt es irgendwie ein paar Protestnoten und ein paar Aktionen demnächst, aber jetzt nicht wirklich was Großes wie bei der Einführung von Hartz IV oder Agenda 2010, wo es dann ja schon auch eine Bewegung gab. Aber auch in dem Bereich Antifaschismus wäre dann ja die Frage, wenn wir die ganze Zeit darüber geredet haben, was wir eigentlich nicht gut finden, was wäre eigentlich eine vernünftige antifaschistische Praxis? Ganz kleine Frage an dich, was sollen wir tun? Also zunächst einmal will ich noch mal ein bisschen ausführen den Punkt, den Flo jetzt angesprochen hat, wie schockierend widerstandslos die reaktionäre Offensive des deutschen Kapitals momentan vonstatten geht. Wir haben momentan mit der Regierung Merz die aggressivsten, die umfangreichsten Angriffe auf Arbeiterinnenrechte seit der Agenda 2010 unter der Regierung Schröder-Fischer. Als die Agenda 2010 verabschiedet wurde, gab es in Deutschland aber Massenproteste, bei denen Millionen Menschen auf der Straße waren und die zur Geburt einer neuen Partei geführt haben. Die Massenproteste gegen die Agenda 2010 waren ja die Geburtsstunde der WASG, die dann in die heutige Linkspartei aufgegangen ist. Damals waren wirklich Millionen Menschen auf der Straße, um gegen die Einführung des Hartz-IV-Systems zu demonstrieren. Wir haben heute einfach absolut nichts, was damit vergleichbar wäre. Das Frappierende ist aber, ich glaube nicht, dass das Ausdruck eines Mangels an linken Grundpositionen in der Bevölkerung ist, tendenziell eher das Gegenteil. Wenn wir uns anschauen, der Kontext, in dem so um 2000 die Agenda 2010 geschaffen wurde, das war eigentlich der absolute Tiefpunkt der Linken, was linke Überzeugungen in der Masse der Bevölkerung angeht. Das war so diese Zeit, nach dem Zusammenbruch, nach dem Ende des Kalten Kriegs, nach dem Zusammenbruch der sowjetischen Sphäre, in der eigentlich die allgemeine Erzählung so eine Fukuyama-Liberale war, die Geschichte ist zu Ende, die liberale Demokratie hat gesiegt, der Kapitalismus ist alternativlos, es wird niemals wieder auf der Welt irgendwas anderes geben, in der eigentlich kein Mensch, der vor, der nach den 70er, 80er Jahren sozialisiert wurde, noch linke Überzeugungen vertreten hat. Also ich habe selbst meine allerersten politischen Erfahrungen in den 90er Jahren in meiner Schulzeit gemacht, da habe ich niemanden gekannt, der sich als links definiert. Da habe ich niemanden gekannt, der irgendwie sozialistische Positionen auch nur mal geprüft hat. Das ist heute total anders. Wir haben jetzt wieder massenhaft junge Leute, die ein wirklich klares linkes Bewusstsein haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum haben wir trotzdem keinen linken Massenwiderstand auf der Straße? Und ich glaube, das ist ein eindeutiges Versagen in der institutionellen Struktur. Es reicht für Massenwiderstand gegen reaktionäre Offensiven nicht, dass die Leute im stillen Kämmerlein die Überzeugung haben, das ist eigentlich scheiße, was dort passiert. Sie brauchen eine anerkannte, eine sie mobilisierende politische Autorität, die diesen Widerstand in einer gebündelten Form auf die Straße trägt. Es war ja auch bei den Massenprotesten gegen die Agenda 2010 nicht so, dass 2, 3, 4 Millionen Menschen alle auf eigene Faust zufälligerweise zum selben Moment beschlossen haben, ich gehe jetzt als Individuum auf die Straße und demonstriere dagegen. Man hatte eine Massenmobilisierung einerseits durch Gewerkschaftsstrukturen, andererseits durch Teile des linken SPD-Flügels, der dann aus der SPD weggebrochen ist und in die WASG übergegangen ist. Diese institutionellen Rahmenbedingungen haben wir heute aber kaum noch. Wir haben einerseits einen wesentlich niedrigeren gewerkschaftlichen Organisationsgrad als noch vor 25 Jahren. Wir haben andererseits einen scharfen Rechtsruck auch in der Führung der Gewerkschaftsstrukturen, die jetzt auch in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er keine revolutionären Kampforganisationen waren, beileibe nicht, aber die zumindest noch eine gewisse Bereitschaft hatten, die Interessen der Arbeiterinnenklasse in einem so eklatanten Fall über das Interesse des Standorts Deutschland zu stellen. Und das sehe ich heute in der DGB-Führung fast gar nicht. Wir haben jetzt eine DGB-Führung, die zwar schon verbal dagegen protestiert, die schon sagt, das ist keine gute Idee, die aber doch die Partnerschaft mit den bürgerlichen Parteien im Namen des Standorts Deutschland so hochgewichtet, dass sie keinen radikalen, keinen militanten Massenwiderstand dagegen organisiert. Die Frage ist dann natürlich, welche Institution kann das theoretisch tun? Da sehe ich momentan eigentlich nur zwei Institutionen, die das theoretisch könnten. Die eine Institution wäre natürlich, wie gesagt, die Gewerkschaften, wäre der DGB, wenn der irgendein politisches Interesse daran hätte. Die andere Struktur, die das potenziell kann, ist die Linkspartei, die halt mehr oder weniger die Rolle erfüllt, die die SPD in ihren besseren Zeiten, sagen wir, der 70er, 80er Jahre politisch eingenommen hat. Der DGB ist momentan leider in einem politisch ziemlich verrotteten Zustand. Die Linkspartei hat sich, naja, ich sage, wenn man sagen, seit den Bundestagswahlen nicht gerade mit Ruhm bekleckert, hat aber tendenziell in den letzten Monaten wieder eine leichte Linksentwicklung. Das haben wir zum Beispiel bei den Gaza-Protesten in Berlin gesehen, wo die Linkspartei jetzt nach 2 Jahren beschämendem Schweigen es endlich mal geschafft hat, öffentlich zu mobilisieren gegen die Unterstützung des deutschen Staates für einen Genozid. Das sehen wir darin, dass mittlerweile auch die Position gegen Waffenlieferungen an die Ukraine in der Linkspartei selbstbewusster und offener vorgetragen werden. Dass die Linkspartei, nachdem sie noch bei den Bundesratsabstimmungen über die Kriegskredite komplett eingeknickt war, also zumindest 2 Landesverbände, dass sie mittlerweile einen antimilitaristischen Kern wieder stärker betont. Die Frage ist halt, ob die Linkspartei den Turn schafft, dass sie sich jetzt auch als die Avantgarde der Massenmobilisierung gegen die Zerstörung des Sozialstaats begreift. Wenn die Linkspartei in all ihren Landesverbänden, in all ihren Ortsverbänden massiv dafür trommeln würde, jeder Sympathisant von uns muss zwingend auf Massenkundgebung gegen diese Märzreformen gehen, dann könnte das der Kern einer solchen Massenbewegung sein. Das heißt, die Institutionen, die das theoretisch könnten, Gewerkschaften und Linksparteien, brauchen dafür natürlich einen Druck sowohl von innen als auch von außen. Sie brauchen einerseits in ihrer eigenen Mitgliederbasis das Gefühl, dass diese Basis sich so weit links der aktuellen Führung positioniert hat, dass diese Führung schon aus rein opportunistischen Gründen die Bewegung auf die Straße tragen muss, wie es zum eindeutig bei den Gaza-Protesten der Fall war. Also man hat ja gesehen, dass die Linksparteispitze, die teilweise fast antideutsche Positionen in den letzten Jahren vertreten hat, gesehen hat, die ganzen jungen Leute, die jetzt in den letzten 1 bis 1,5 Jahren die Partei geströmt sind, die sind fast alle Palästina-solidarisch. Da vertritt niemand diese antideutsche Staatsräson. Da müssen wir auf die Straße gehen, dagegen protestieren, wenn wir die eigene Basis nicht zerstören wollen. Die Frage ist halt, ob man es innerhalb der Linkspartei einerseits schafft, ein solches Momentum auch für den Kampf gegen den Zerschlagen des Sozialstaates zu schaffen und ob andererseits die radikale, die revolutionäre Linke es schafft, die Linkspartei von außen unter Druck zu setzen, sodass sie zur Rettung ihrer Glaubwürdigkeit diese Avantgarde-Stellung einnehmen muss. Und andererseits sollte natürlich jeder, der noch kein Gewerkschaftsmitglied ist, zwingend Gewerkschaftsmitglied werden, in den Strukturen seiner Gewerkschaftsorts- und Betriebsgruppen dafür kämpfen, dass die Gewerkschaft diesen Kampf sowohl auf innen- als auch außenpolitischem Feld führt. Ich glaube, man muss realistisch genug sein, dass Antifa oder überhaupt revolutionäre kommunistische Strukturen mit 50 oder 100 Mitgliedern in den nächsten paar Jahren in der BRD keine erfolgreichen Massenproteste gegen den Rechtsruck auf eigene Faust werden anführen können. Das bedeutet nicht, dass das Engagement in einer revolutionären, in einer kommunistischen Organ nicht notwendig ist. Natürlich muss diese kommunistische Aufbauarbeit jetzt getragen werden, damit kommunistische Organisationen zukünftig Massenorganisationen werden können. Wenn wir aber einerseits die in den nächsten paar Jahren stattfindende Zerstörung des Sozialstaates, andererseits die Vorbereitung auf den imperialistischen Weltkrieg verhindern wollen, dann muss die radikale Linke alles daran setzen, dass sie versucht, einerseits diejenigen, die innerhalb deren Strukturen arbeiten, von innen heraus, diejenigen, die es nicht tun, von außen heraus, massiven Druck auf Gewerkschaften und Linkspartei ausüben, dass sie eine solche Massenmobilisierung auf der Straße initiieren. Ja, also wie gesagt, unsere Einschätzung zur Linkspartei, da gibt es schon so ein paar Differenzen. Ich würde nicht unbedingt sagen, die Einschätzung der Linkspartei. Ich habe konstatiert, es wäre notwendig, dass die Linkspartei das ist. Ich habe nicht gesagt, dass sie es ist. Okay, aber auch was die Perspektive betrifft. Wir haben gerade eine Folge aufgenommen zum Thema Kommunisten und Linkspartei. Kommt wahrscheinlich nächste Woche ein Streitgespräch mit einer Kommunistin in der Linkspartei und einem Vertreter aus der DKP in dem Fall. Ja, kann man ja mal nachhören und wir können auch mal darüber diskutieren. Trotzdem vielen Dank, Fabian, an der Stelle. Alles klar, dann noch drei Ankündigungen. Die erste, Fabian Lehr ist gleich noch kurz ein bisschen hier und holt sich wahrscheinlich ein Getränk, macht das auch. Die zweite ist, und das sagen immer alle, und ich weiß, das nervt, aber es ist tatsächlich so, dass uns das hilft. Guckt mal auf YouTube, Spotify, Instagram, was haben wir noch? Telegram, dass ihr uns da folgt. Es hilft wirklich. Algorithmen sind auch nicht gerade nett zu uns, die wir so einen Content machen. Also, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht es. Auch so ein Glocke aktivieren und so bringt wirklich was. Gilt auch für Fabians Kanäle. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Fabian Lehr. Und der Applaus, der jetzt kommt, ist deiner.